das ist ein Teufelselixier. Von außen ist es weich, von innen hart. Es macht den Armen reich und macht den Reichen krank. Weil jeder glaubt, er hat sich mit dem Glück gepaart, sagt er ihm Dank und lässt sich schlachten wie ein Opfertier auf dem Altar des Teufels Elixier. Weil jeder glaubt, ich, Narr, das Gold will er es an sich ziehen und merkt dann nicht, das Gold zieht ihn, das Gold zieht ihn, das Gold, das Gold. Was ist die Wahrheit? Nicht. Was ist der Ruhm? Ein Nichts. Die Ehre? Nichts. Würde, Macht, Liebe? Nichts. Nichts sind sie. Denn käuflich sind sie allesamt. Recht so, mein lieber Moska. Mit diesem Golde, da kann Wahrheit ich in Lüge wandeln, kann mich in Ruhm erkaufen und die Ehre, kann Würde mir und Macht erhandeln und selbst die Liebe. Wahrlich, man hat Beispiele, dass die Tugend der Damen wie März Schnee vor der Sonne goldener Zechinen dahin schmilzt. Tat sie es nicht, so hängt das an dem Golde der Zechinen. Bei 1000 bleibt sie vielleicht noch standhaft. Für 2000 lässt sich ihre Keuschheit rauben und schenkt für 3 freiwillig ihre Tugend hin. Hier, Moska, das ist Macht. Das ist der wahre Gott. Und unser Haus sei ein geweihter Tempel. Es heißt zwar, der Weg in die Verdammnis unserer Seelen sei mit Gold gepflastert, aber das... Was? Pfui über den Gedanken. Denn Gold verwandelt selbst die Hölle in ein Paradies. In ein lustiges Paradies mit florentinischen Flöten und venezianischen Damen. Warum noch sollte meine Seele in die Hölle fahren? Was tat ich denn? Nichts, nichts, Patron. Außer, dass ihr ein reicher Mann geworden seid. Nicht doch, mein Moska. Wie schändlich, wie gemein sind auf die Wege, die zum Reichtum führen. Man kann sein Gold erwuchern. Hab ich gewuchert, Moska? Patron, ich kann's bezeugen, niemals, nein! Man kann durch niederträchtigen Diebstahl zu Reichtum und Besitz gelangen. Hab ich gestohlen? Ich schwöre jeden Eid, ihr habt noch nie gestohlen! Ich makle nicht, ich feilsche nicht, ich handle nicht. Ich hab's mit den Geboten gehalten wie jeder Christ. Mehr als ein Christ! Au, ich glaube, guter Herr, jetzt ist die Stunde da. Ihr müsst ins Bett. Nun geht es los! Verdreht die Augen, stöhnt wie ein Blasebalg, denn jetzt beginnt der große Reigen der Krähenhabichte und Geier. Das ganze Diebsgelichte stellt sich ein und glaubt, das Aas zu wittern. Ich denke, so weit sind wir noch nicht. Ins Bett, ins Bett, ins Bett und brav gestöhnt. Ah, ah, ah, ah, ah. Signor Voltore, Gott zum Gruße, lieber Herr. Wie steht's mit ihm? Ach, wenn nicht der Husten wäre. Ihr Puls? Sehr schwach. Ah, was habt ihr da? Ein kleines Zeugnis meiner Freundschaft nur. Oh, das wird ihn freuen. Und dankbar wird er es vergelten. Patron? Was? Wie? Wer ist da? Es ist der liebe Signor Voltore. Er will euch einen guten Morgen sagen. Ach, dank ihm, dem Guten. Er brachte eine schöne Silbervase mit, die er gekauft hat auf dem Markusplatz und euch zur Freude und Genesung schenken will. Willkommen. Sag ihm, er möge öfter kommen. Was sagt er? Er dankt von Herzen und wünscht nichts so sehr, als euch recht oft zu sehen. Doch, unter uns gesagt, es wird nicht allzu oft mehr sein. Da, hört ihr, wie große Mühe ihm das Atmen macht? Es geht zu Ende? Es wäre bereits zu Ende. Er wäre bereits von allen Qualen, allem Leid erlöst, wenn ich die eine Sorge ihn hier am Leben hielte. Welche Sorge? Die Sorge um den Reichtum. Ihr wisst, der arme Mann hat weder Weib noch Kind, die ihn beerben könnten. Und so gilt all sein Denken nur den Freunden. Genauer noch, wem von den Freunden er all sein Hab und Gut vermachen soll. Zwar hörte ich in den letzten Tagen ihn oftmals sprechen, was macht mein Freund Voltore? Doch ihr wisst ja selbst, so Sterbenskranke sind wetterwendig und sagen heute, der ist mein Freund und morgen der. Drum ist es gut, dass ihr die schöne Vase mitgebracht. So wird er fühlen, dass ihr die Freundschaft höher achtet als Gold und Edelstein. Habt ihr das Testament bei euch, dass ich es unterschreiben lasse? Hier, hier. Ich habe es mitgebracht. Ist alles aufgesetzt. Nur noch die Unterschrift. Die wird besorgt. Seid ohne Sorge. Wenn er noch Zweifel haben sollte. Hier, noch eine Vase. Oh. Aus reinstem Gold, für einen kleinen Advokaten, fast ein Vermögen. Wenn ihr erst Erbe seid, ist solch ein kleiner Schmerz vergessen. Moska, so, es geht zu Ende. Da, aufgewacht. Ach, lieber Herr, wir müssen alle sterben. Schlaft weiter, träumt vom Paradies, das tröstet. Schläft er? Er schläft. Wenn doch sein Schlaf kein Ende jetzt mehr nehme. Zu früh. Er hat noch nicht den Namen in das Testament gesetzt. Recht, recht. Mein Gott, jetzt wäre er beinahe noch zu früh gestorben. Ihr müsst jetzt gehen. Seht doch, der Herr Volpone wird unruhig. Noch eins. Ein Fünftel all jener Güter, die du mir verschaffst, will ich aus Dankbarkeit dir schenken. Ist das Gesetz? Gesetz? Das Recht ist so, das Recht. Wie man es dreht, so lässt sich's deuten. Ist es nicht Recht, so ist's Gesetz. Ist es nicht Gesetz, so ist es Recht. Leb wohl. Ich grüße deinen Herrn und wünsche ihm einen leichten Tod. Denk an das Inventar. Wie sollte ich's vergessen? Moskau! Wo fände ich einen Freund, der besser je verstünde, die Welt zu prellen? Herr, bleibt im Bett liegen. Wenn mich nicht alles täuscht, Corpaccio wartet draußen, euch zu sprechen. Der Geier geht, der Rabe kommt. Tut jetzt, als ob ihr schlaft. Signor Corpaccio, seid mir willkommen, Herr. Wie geht es dem Patron? Noch immer so, nicht schlechter und nicht besser. Was? Besser? Nein, eher schlechter. Schön, schön. Wo ist er? Er schläft ein wenig. Er schläft? Im Schlaf liegt Gesundheit. Ach nein, von Zeit zu Zeit nun dämmert er ein wenig ein. Heute Nacht und gestern auch tat er kein Auge zu. Kann er uns hören? Seit gestern schon ist er auf beiden Ohren taub. Das ist ein gutes Zeichen. Wie steht es mit dem Schlagfluss? Der Anfall hat sich leider wiederholt. Leider? Ich meine, wiederholt. Sein Ohr ist taub, die Zunge lahm, sein Auge gebrochen und sein Gesicht wird immer länger. Wird immer strenger? Wird immer länger. Ach so, wie steht es mit dem Bewusstsein? Ja, damit ist es aus. So überlebe ich ihn. Hat er sein Testament gemacht? Was kriege ich? Noch nicht. Wie nicht? Er hat's noch nicht gemacht. Was? Ich hab's gesehen. Der Advokat Voltore war eben hier. Ja, sobald der Advokat gehört, dass der Patron sein Testament aufsetzen wollte, wozu ich ihn um euretwillen drängte, ja, da roch er Aas. Und also gleich hierher. Und schenkte ihm zwei Vasen, Signor, aus Gold und Silber. Das alles nur, damit er selbst sein Erbe werde. Ja, das weiß ich nicht. Ich aber weiß es. Nun gut, den Schlichen dieses Herrn Voltore beuge ich vor. Hier, diesen Sack voll glänzender Zechinen. Pack ihn zu deinem Herrn hin. Sag, ein Geschenk von mir. Ein solcher Sack wiegt doch 2 Vasen auf. Ist 10-mal mehr. So denke auch ich. Das ist die wahre Medizin. Die wird ihn heilen. Heil, wieso heilen? Vertraut mir doch. Habe ich euch nicht versprochen, das Gold, die Häuser und die Schiffe, alles fällt euch zu. Was sagst du da? Alles, so sage ich, ist das eure. Ihr werdet ihn beerben, ihr ganz allein. Wie soll das sein, mein guter Moskau? Also hört nur zu. Den Anfall übersteht er. Gut. Hat er sich dann so weit erholt, dass er bei Sinnen ist, bestürme ich ihn, das Testament zu machen. Dann erst zeige ich ihm diesen Sack mit Gold. Und weiter? Nun weiter, hört mich doch nur weiter. Ich bin ganz Ohr. Nun rate ich euch, dass ihr nach Hause eilt, dort euren letzten Willen niederschreibt und meinen Herrn zu euren Erben macht. Was? Was denn? Den eigenen Sohn soll ich enterben? Zum Schein. Wieso zum Schein? Also ihr schickt das Testament mir her. Alsdann stelle ich ihm vor, wie ihr für ihn gesorgt, bei ihm gewacht, für ihn gebetet, wie reich beschenkt ihr ihn habt, zum Beispiel heute noch. Und schließlich zeige ich ihm das Testament, damit er sieht, wie er den eigenen Sohn enterbt, nur um den Freund zu ehren. Aus übergroßer Freude geht er hin und unterschreibt das eigene bestimmt. Er muss zu seinem Erbe mich ernennen. Warum auch nicht? Wie nicht? Ich sag ja ganz meinen Plan. Wie meinst du das? Ihr setzt ihn zum Erben, dann setzt er euch zum Erben. Und dann? Und dann, ihr überlebt ihn doch. Ja, ja. Denn ihr seid rüstig und gesund. Natürlich, bei Gott, das bin ich. Darauf. Aha, jetzt erst verstehe ich dich, mein lieber Moskau. Es ist gerade so, als sprächest du die Gedanken mir vom Munde. So kann ich damit ja auch das Erbe meines Sohnes mehren. Jawohl, so ist's. Gerade so, wie ich's mir gedacht. Ach, lieber Herr, der Himmel weiß, wie lange ich mir den Kopf mit diesem Plane zerbrochen habe. Mein guter Moskau, ich werde wie ein Vater an dir handeln für diesen Freundesdienst. Ja, geht jetzt. Denkt an das Testament. Ich gehe schon. Tot? Noch nicht, noch nicht. Ach. Was macht denn der hier, Corpaccio? Dieser Rabe, lahmfüßig hinkend mit einem Krötenkopf, was will der hier? Das frage ich euch, mein Herr. Corvino. Corpaccio. Wenn ich jetzt fragen darf, was ihr hier wollt. Das frage ich euch. Nur keinen Streit, ihr Herren. Geht jetzt, Corpaccio. Denkt an das... Ihr wisst schon, was ich meine. Ich gehe. Nimm dich in Acht. Corvino ist eine hinterlistige Krähe. Ich weiß, ich weiß. Ich werde bald zurück sein. Nimm dich in Acht, mein Moskau. Corpaccio ist ein Rabe, erbschleichen will der Vogel. Ich weiß, ich weiß. Nun zum Patron. Tot ist er also nicht. Beinah. Es fehlt nur wenig noch. Er kennt schon niemand mehr. Niemand? Auch mich nicht? Ja, was mache ich nun? Wieso? Ich brachte dir meine Perle mit. Oh, vielleicht hat er so viel Bewusstsein noch, dass er euch kennt. Noch gestern rief er oftmals euren Namen. Ist eine byzantinische Perle? In ganz Venedig gibt es keine schönere. Corvino. Er ruft euch her. Corvino! Wie geht es euch, Signor Volpone? Hier habe ich eine Perle. Die wirke mehr als 12 Karat. Er wird es nicht verstehen, er hört ja nicht. Sag ihm, ich hätte auch noch einen Diamant für ihn. Ach, am besten ist, ihr legt den Stein in seine Hand, denn sein Gefühl ist noch lebendig. Ja. Da, seht nur, wie er greift. Du lieber Gott, welch jammervoller Anblick. Fast fühle ich Tränen. Ach was, das Weinen eines Erben ist nur verstohlenes Lachen. Wie denn? Ist das heraus? Ich bin sein Erbe? Ach, Herr, ich habe zwar geschworen, seinen Willen nicht kundzutun, solange er noch lebt. Doch eben war Corpaccio hier und auch Voltore und viele andere noch, auf deren Namen ich nicht kommen kann. Natürlich alle nur um den armen Kranken. Verstehe. Ich aber benutzte jenen Umstand und sagte ihm, es wäre ja nun bald soweit, er solle sich entscheiden, wen er zum Erben haben wollte. Corvino. Was? So sagte er. Mein teurer Mosca, ich will dir diesen Freundesdienst entlohnen. Wie kann er uns denn nicht hören? Hier, überzeugt euch selbst. Ich wollte, alter Gauner, dass ihr die Pocken kriegt, die Pest dazu, damit es etwas schneller mit euch zu Ende geht. Habt ihr es wohl verstanden, alter Fuchs? Mein guter Mosca, mein guter. Wie kindisch wird der Mensch, wenn ihm der Tod im Hirne sitzt. Könnt lauter sprechen und wenn er eine Bombe im Ohr ihm losbrennt, er hörte nichts. Wie lange, glaubst du, wird es mit ihm noch gehen? Sowas hat Zeit. Ach, zu lange Zeit, zu lange Zeit. Man könnte natürlich auch... Was? Ich kenne Kinderfrauen, die legen zärtlich ihrem Kind ein Kissen so auf Mund und Nase. Ach, das wäre Mord. Genau so dachte ich. Mein Mosca, nicht Gewalt. Da habe ich Bedenken. Schon gut, ich weiß noch nicht, warum ihr so bedenklich seid. Tut's oder tut es nicht, ich weiß nicht. Was man tun soll. Ich gehe jetzt. Und kommt bei Zeiten nur vorbei? Ich möchte ihn jetzt nicht stören und die Perle wiederfordern. Und euren Diamant noch? Was macht ihr euch für Sorgen? Ist nicht alles euer? Bin ich nicht hier, den ihr durch eure Güte so sehr verpflichtet habt? Ja, wahrlich, Mosca. Du bist mein Freund, mit dem ich alles teile, was ich habe. Ja, eins ausgenommen. Und was wäre das? Die schöne Frau, die ihr die eure nennt. Ach so, ja. Wahrlich, ein Witzbold, Mosca. Du liebst die Scherze, so wie ich das lache. Gut. Du hast die Mahlzeit zubereitet, wie ich sie liebe. Der fade Kohl der Dummheit, gewürzt mit Neid, mit Bosheit durch und durch gepfeffert, dazu als Nachtisch eine Schurkerei. Noch tiefer wollen wir sie stoßen, die Aasjäger, die Fledderer. Braucht ihr, mein guter Herr, nicht auch was anderes als Gold und Edelstein? Was nehmen wir den Krähen, Raben, Geiern schon? Ein wenig ihrer Beute? Wenn ihr die Lust verspürtet nach einem Weib, so könnten wir der Krähe noch die Seele stehlen. Du meinst die Frau Corvinus? Ich kenne sie nicht, doch hörte ich sagen, sie sei von Angesicht und von Gestalt ganz appetitlich. Sieh zu, wir wollen sie bald kennenlernen. Tod meiner Ehre. Gehörnt bin ich. Gehörnt. An meinem ganzen Leib gehörnt von dir, du Natter. Ich weiß nicht, was du sprichst. Ich umso besser. Wie konnte dieser Mosca zu mir sagen, ich würde alles mit ihm teilen, nur nicht mein Weib? Ich weiß es nicht. Aha, du weißt es nicht. Für jeden Blick, der lüstern auf dich fiel, will ich mit einem Stoße dieses Lebens hier bezahlen. Ach, du bist erschreckt. Du zitterst, wirst blass. Willst du gestehen? Ich kenne diesen Mosca nicht und was er dir erzählt hat, weiß ich nicht. Ich sage dir, wenn hier ein Mann vom Teilen spricht, dann hat er schon bereits geteilt. Was du nicht sagst. Gut denn. Ich will ihm Vasen schenken, goldene Becher, will Edelstein und Diamanten zu seinem Sterbelager tragen, damit er sieht, wie gut mein Herz ist, wie mild und hilfreich und... Und er dich endlich dann zu seinem Erben macht. Wie, was? Ach so. Nur meine Ehre, die bleibt hier, in meinem Haus. Denn was hätte ich gewonnen, hätte ich die Häuser, die Schiffe, die Zechenen, hätte ich den ganzen Reichtum dieses Herrn Volpone und deinen Leib mit diesem widerlichen Mosca geteilt, was hätte ich? Ich hätte keine Ehre mehr und hätte damit... Nichts. Nicht viel, zumindest... Wenn er die Wahrheit sprach, verdamm mich Gott, so finde ich dich bei lebendigem Leibe, seziere dich und lese über dich ein anatomisches Proskriptum. Hinweg! Nein, du tust mir Unrecht. Ach, Recht oder Unrecht, ich bin ein Mann von Ehre. Hinweg! Ah, ich komme zu euch, Senior, ganz ohne Form und Sitte. Allein die Botschaft, die ich bringe, bedarf der Eile. Zudem hörte ich hier Schelten, lautes Schreien, so dass mein Klopfen man wohl überhörte. Nichts von Bedeutung, lieber Mosca, nichts von Bedeutung. Was gibt's, das dich zur Eile antrieb? So darf ich raten. Er ist tot? Im Gegenteil. Was? Noch nicht tot? Lebendig ist er. Lebendiger als je. Verflucht! Gesund? So könnte es scheinen. Ich bin verhext. Heute schlägt mir alles fehl. Ich hatte ihn eben doch gesehen. Er hatte nicht mehr Luft im Balsch als eine alte Orgel. Und doch, wie es so geht. Er war schon grün und blau und rot und gelb hier um die Nase rum. Ich denke, jetzt ist es aus. Da ruft der Nano, ein kleiner Diener, der in besseren Tagen ihm die Knöpfe putzte, nach einem Arzt. Dem Teufel auch. Der Arzt, der kommt, gibt ein Klistier, drückt ihm die Därme hin und her, dreht ihm den Kopf von links nach rechts und plötzlich springt der Senior auf. Was denn? Und schreit, ich bin gesund. Miraculum. Na, so scheint es nur. Denn als der vormals Sterbende, nachdem er eine Weile im Zimmer herumgesprungen, von einem auf das andere Bein gehüpft, nun nach der Liebe schöner Lust verlangt. Nach was? Nach einem Weib verlangt er. Da flüstert mir der Arzt eindringlich zu, das sei gefährlich. Und ich müsste es verhindern. Sein Wohlbefinden stünd auf schiefen Beinen und der Genuss des Weibes könnte Apoplexia zur Folge haben. Ein Schlagfluss, ja, das trifft bei Alten öfters ein. Ja, ich dachte, die Sache geht den Herrn Corvino an. Ich möchte nicht gegen euren Vorteil handeln, da er ja auch mein eigener ist. Sag mir, was soll ich tun? Das hat uns noch gefehlt. Ja, ich denke, wir nehmen eine Kurtisane. So dachte ich auch zuerst. Allein ihr wisst ja, wie die sind. Ein alter Mann ist leicht herumzukriegen. So könnten wir, wovor uns Gott bewahr, auf eine stoßen, die uns schön betrügt. Da hast du recht. Nur nebenbei gesagt, ich treffe auf der Straße eben den Advokat Voltore. Der hatte von der ganzen Sache schon Wind bekommen und bot mir seine Tochter an. Was denn? Die eigene Tochter? Die Tochter bot er an. Kaum 16 ist sie und, wie man sagt, voll jungfräulicher Reize. Ja. Moska, ganz unter uns. An sich ist ja die Sache nichts. Warum soll ich mein Blut und meine Neigung nicht ebenso beherrschen können wie dieser Advokat? In puncto Ehre bleibt sie's gleich, ob Tochter oder Weib, nicht wahr? Und auch in puncto Wirkung. Ist es auch sicher, dass er daran stirbt? So gut wie sicher. So ist's beschlossen, Moska. Was, Herr? Mein eigenes Weib spielt diese Rolle aus Gründen nur der Sicherheit. Das ist das Beste. Ich wollte es nur nicht gern euch selber raten. Na, mit dem Entschluss habt ihr das Spiel gewonnen. Wie will Voltore, will Corpaccio dann beweisen noch, dass sie die wahren Freunde sind? Die Tat setzt eurem Opfergeist die Krone auf. Sie überzeugt und ehe eine Viertelstunde vergangen ist, seid ihr der reichste Mann Venedigs. Ich will ihm alles geben. Und werdet alles kriegen. Ich will jetzt schnell zu Corpaccio gehen und ihm die Galle trösten und auch Voltore sagen, dass wir der Tochter nicht bedürfen. Ach, wenn ihr wisst, welch ein Spaß es ist, solch Erbschleicher voll Habsucht und voll Hinterlist zu prellen. Das glaube ich dir, mein guter Moska. Und noch das Schönste ist, dass niemand es bemerkt. Ja, ja, ja, das kann ich wohl verstehen, mein guter Moska. Wir sehen uns in einer Stunde. Lebt wohl. Lebt wohl. Mein Täubchen. Celia. Komm her. Wir haben einiges zu sprechen. Was willst du von mir? Ich sehe deine Trauer in den Augen. Habe ich dich wiederum mit Eifersucht gequält? Wie oft habe ich schon gebetet, dass dich ein Heiler von diesem Übel heilen möge. Und doch, du wirst es nicht glauben. Es war ein Scherz. Es waren Worte, die man so vor sich plappert, ohne ihren Sinn zu glauben. Ich eifersüchtig? Nein. Ich will es dir beweisen, dass ich es nicht bin. Komm mit. Nein, nein, nein, nein, nein. Wohin? Wir wollen zu Volpone. Er ist mein Freund. Und du weißt doch, alles ist krank und siehst dahin. Du sollst ihn pflegen. Wie sage ich es nur, sollst einen Tag, vielleicht auch eine Nacht mit ihm alleine bleiben, damit du nie mehr sagen kannst, mich quäle Eifersucht. Ein Tag und eine Nacht? Ja. Mit einem fremden Mann? Ein fremder Mann, ein reicher Mann. Er ist ja schon fast ein Toter. Du wirst ihn pflegen auf der Lagerstatt. Oh, er liegt im Bett? Ja. Man sagt, man soll mit einem Mann nie allein bleiben in einem Zimmer, wo ein Bett steht oder sonst. Oder sonst. Ich will dir jetzt beweisen, dass ich nicht eifersüchtig bin. Nur darum geht's. Und wenn er etwas gegen meine Ehre tut? Ach, Ehre, Ehre, Ehre. Verletzt er deine Ehre, so bin ich auch verletzt. Und wenn ich mich verletzt erst fühle, dann werde ich schon... Oh. Da gibt's nicht mehr zu reden von Ehre. Du bist die Jüngste nicht, die Schönste auch nicht. Und deine Mitgift war verdammt nicht groß. Wir gehen zu Volpone. Ich fürchte wahrlich, ich verliebe mich noch in mich selbst und mein Talent. So sprost und knospet es in mir, in allen Adern kitzelt es und prickelt es. Wie tief verachte ich die Dummen, die sich am Bauche kitzeln, wenn sie's am Gaumen juckt. Nein, wer nicht die Schwäche kennt der Menschen, Der kann sie auch nicht treffen. Nein, nein, nein. Der echte Parasit ist ein Genie. Sein Handwerk ist eine Kunst. Nun will ich rasch nach Hause gehen, dem alten Narren mitzuteilen, was geschehen ist. Ah, doch sie. Da kommt mir gerade zurecht ein anderer Frosch, der mich die Schenkel ausreißen könnte. Bonario Carpaccios Sohn. Ich bin erfreut, euch hier zu treffen, Signor Bonario. Ich weniger, mein Herr. Oh, was sprecht ihr da? Man hat zu viel gehört von eurer Schlechtigkeit. Seht, wenn ihr mir Glauben schenken wollt, will ich mit ein paar Worten euch beweisen, dass ich ein Mann von Ehre bin und all die vielen Worte über mich nur Lüge. Ich habe nichts mit euch zu schaffen. Weil ich das Unrecht hasse, muss ich es euch sagen, welch Unrecht eben jetzt geschehen. Ihr seid der Sohn Carpaccios. Ich hörte es nie anders. Ihr seid der Sohn und eben dem wird jetzt ein Unrecht zugefügt. Wie meint ihr das? Carpaccio, euer Vater, steht im Begriff, euch zu enterben. Das kann nicht sein. Euch zu verleugnen, als ob ihr nicht von seinem Blute wärt. Es ist nicht meine Sache, geht mich auch nichts an. Doch hier geht es um Recht und Unrecht. Und um des Rechtes willen muss ich es euch sagen. Das kann nicht sein. Ich glaub es einfach nicht. Ihr seid Soldat. Ich bin Soldat. Seid Kapitän. Bin Kapitän. Ihr kennt Soldaten Wort und Eid. Ich bin Soldat. Bei diesem Wort und Eid, der ganze Reichtum eures Vaters wird Herrn Volpone überschrieben. Was? Dem Gauner, diesem Lumpen? Ich schwör's. Kommt mit. Ich führe euch in das Haus Volpones. Versteckt euch in der Kammer, da könnt ihr alles sehen und hören, was ihr wollt. Versprecht mir nur, dass ihr nicht allzu früh mit eurem Degen hervorstürzt. Die verlorene Ehre wieder zu erringen. Das will ich gern versprechen. Kommt mit. Mosca, du bist's. Ich bin es, Herr. Verbergt euch hier, Bonario. Hier könnt ihr alles hören. Verhaltet euch nur ruhig. Was gibt's Neues? Bleibt stille nur und regt euch nicht. Sagt doch, wie steht's mit Corvino und dem Weibchen? Wie ich's gesagt, sie kommt. Wie es dann weitergeht, das liegt an euch. Er ist ganz hörnertoll. Er kann es kaum erwarten. Da ist er schon. Rasch jetzt ins Bett und gut gestöhnt. Zu früh. Ich hab Carpaccio erwartet. Was mach ich mit Bonario jetzt? Mosca, hier sind wir schon. Ich sehe es. Na, endlich ausgeweint. Sie ziert sich. Stellt sich an, als ob sie eine Jungfrau wäre, die man der Brautnacht zuführt. Ganz unter uns. Sie ist schon über 40. Ein fremder Mann in einem fremden Bett. Corvino, Freund. Volpone, Freund. Ich dachte, es ging euch besser. So dachte ich anfangs auch. Nun geht's euch wieder schlechter. Wahrlich, nur von geringer Dauer war die Heilungskraft der Medizin. Madonna Celia, so schön, so jung, so reizend. Jetzt seid wohl ihr die rechte Medizin. Schwätzer. Ist es denn der? Der scheint doch jung und gar nicht krank. Das ist Mosca, sein Freund. Denkt nur daran. Erst euer Weib. Dann Apoplexia. Und dann die Erbschaft. Signor Volpone, ich hörte, was die Ärzte euch verordnet haben. Nun kam ich her, euch anzubieten, euch gleichsam Medizin, wie man es nennen mag. Er hat sein Weib hier mitgebracht. Und alles nur aus Lieb und Freundschaft. Ja, so ist es. Ein schönes Weib, ein junges Weib. Venedigs Perle. Oh, welch ein Freund. Gehen wir jetzt. Leg ihm die Hand ein wenig auf die Brust. Du kennst das doch. Das tut oft Wunder. Kommt, wir gehen. Apoplexia. Und aus. Wollt ihr, dass ich gesunde? Ich will's. So leg die Hand hier auf mein Herz. Und weiter? Sagt dreimal, sei gesund, gesund, gesund. Ist das ein Mittel? Kann das wirklich helfen? Versuchen wir es. Also, seid gesund, Volpone. Noch einmal, bitte. Seid gesund, Volpone. Und nun das dritte Mal. Seid gesund, Volpone. Madonna, ein Wunder, ein Wunder, ich bin gesund. Gedacht, mein guter Herr, dass ihr euch nicht erkältet, so aus dem warmen Bett. Ach was, solange du bei mir bist, wird mir nicht kalt. Komm, Täubchen, liebes, toller Vogel. Ich will dir zeigen, wie gesund ich bin. Nicht hier. Doch, nicht doch, mein Herr. Wir wollen zur Madonna beten und Dank ihr sagen. So wollen wir ihr danken, Herzenskind. Nicht küssen, nicht küssen. Wir wollen danken für das himmlische Mirakulum. Ja, ja, bei Gott. Ich will dir ein Mirakulum jetzt zeigen. Nein. So faltet doch die Hände und sprecht zum Himmel. Du warst es, die mich gesund und stark gemacht. Jetzt sollst du fühlen. Oh! Madonna, oh ewige Madonna, der Mann ist liebestoll. Gesund und liebestoll, ja, ja, so ist es. Wir wollen doch nicht durch eitle Sünden das Wunder schenken. Nein, nein, das Wunder wollen wir auch gar nicht schenken. Oh Madonna, meine Tugend, meine Tugend. Ruf nicht mehr an, was du schon längst nicht mehr besitzt. Oh, alle Heiligen, Hilfe, Hilfe. Verdammtes Biest. Ha, Schurke, du verruchter Bube. Zügelloses Tier! Venedigs Frauen schänden und Söhne reicher Väter bestehlen! Ich kenne dich! Jetzt ist dein Spiel zu Ende! Signora, fort aus diesem Sündentum! Ich schütze euch! Doch der Halunke wird seiner Strafe nicht entgehen! Sind alle Angeforderten in Sachen Contra Volpone zur Stelle? Sie sind ja. Es. Ja. Wo ist der Angeklagte? Es ist bezeugt, beeidigt und belegt, dass man zu Hause im Bett ihn fand, schwach schon und beinahe tot. Wenn es gestattet ist, so möchte ich als Anwalt und Notarius anstelle dieses Unglücklichen, wenn es gewünscht wird, Rede und Antwort stehen. Die Klage ist bekannt. Sie steht auf Diebstahl und Betrug, Erbschleicherei und Notzucht. So ist es. Ich sage, Schurken sind sie alle. Hier, dieser Corbaccio. Ein Schwachkopf ist er, der sich von dem Betrüger übertölpeln ließ und mich enterbte. Exzellenz, einen Schwachkopf nennt ihr den eigenen Vater. Vielleicht könnt ihr es im Protokoll vermerken. Wie kamt ihr in das Haus, Volpones Bonario? Ich habe mich eingeschlichen. So, eingeschlichen. Vielleicht kann man auch dieses im Protokoll vermerken. Na schon gut. Was saht ihr dort, Bonario? Ich sah, wie dieser alte Fuchs Volpone... Er meint den Sterbenskranken. ...versuchte dieser Frau unzüchtig sich zu nähern. Ich sah dann, wie sie schrie Was und... Was saht ihr? Nein, nein, ich hörte es. Signora. Ja? Bei eurem Eide, sprecht die Wahrheit. Versuchte jener Mann, euch zu berühren. Ein sterbenskranker Mann. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, ich habe ihn zuerst berührt mit meiner Hand auf seiner Brust und dann geschah das Wunder. Ein Wunder? Das Wunder der Genesung. Sie scheint verwirrt. Wie seid ihr denn in jenes Haus gelangt? Aus Mitleid, Exzellenz. Ich hatte ihr erzählt, todkrank sei er, mein armer, guter Freund Volpone. Ich bat sie, einem Sterbenden die Hand zu halten. Nein, zugetrieben hat der Kuppelpelz sein Weib. Ihr Hohen Richter, hier werden Zeugen ohne jeden Grund verleumdet und geschmäht. Ich warne euch, Bonario, ihr steht vor dem Gericht. Und dieses Blatt Papier, auf dem es schwarz auf weiß zu lesen steht, dass ich enterbt von einem Schurken bin? Der Vater wird die Antwort wissen. Los jetzt, Corpaccio, gut geschwätzt. Ihr Hohen, weisen und gerechten Richter, auf diesem Blatt, ich gebe es zu, steht meine Schrift. Es ist das Testament und doch ist nur ein Blatt Papier. Ich habe den Herrn Volpone zu meinem Erben eingesetzt, nur weil ich hört, mein armer Freund ringt mit dem Tod. Ich dachte mir, gönn ihm noch eine Freude. Lass ihn den Glauben, dass er gesundet und mich selber überlebt. Es war Betrug. Jedoch barmherziger, ein Frommer sozusagen, um einen Sterbenden ein wenig zu erfreuen. Ein schönes Späßchen, enterbt den eigenen Sohn. Ihr Sagen mäßigt euch in eurer Rede. So kämen wir nun zu dem Diebstahl. Ja, da ist der Kasus klar und deutlich. Der Dieb setzt den Bestohlenen voraus. Wer aber ist, so darf ich fragen, bestohlen worden? Ich nicht. Ich gab dem Armen als letzten Trost mal eine Perle. Einen Becher auch. Wahrhaftig, Herr, auch ich bin nicht bestohlen. Was ich ihm gab, gab ich aus gutem Herzen freiwillig. Und Moschka, ihr? Verzeiht, ihr hohen Herrn, dass ich nicht reden kann. Denn der Gedanke schon, dass mich mein guter, treuer Herr, dem ich seit 15 Jahren diene, bestohlen haben soll, mich, einen armen Diener, der lässt mich schweigen. Moschka, obwohl die Herren Richter es verstehen, jetzt keine Tränen. Der schuldige Verleumder wird seiner Strafe zugeführt. Ich nun erhebe jetzt Klage gegen ihn. Bonario, der wissentlich ein falsches Zeugnis abgelegt, der die Gerichte hintergangen, ehrsame Bürger unserer Stadt verleumdet. Was denn, du Schuft? Hast du die Richter vielleicht auch gekauft? Mein Gott, ihr Herr, das ist zu viel, da kann ich nichts mehr sagen. Gekauft, Venedigs Richter, gekauft. Was diesen Mann? Er hat drei ehrenwerte Bürger unserer Stadt geschmäht, falsch Zeugnis unterbreitet und käuflich das Gericht genannt. Man stelle ihn an den Schandpfahl. Was? An den Schandpfahl mich und nicht die Schurken? Tot, die war euch, ihr Diebe! Ja, Lumpen, Mordbrenner, seid ihr alle! Führt ihn rasch ab, er schreit sich sonst um seinen Kopf! Wir sagen unseren Dank, hochweise Väter. Mag auch auf dieser Welt das Unrecht siegen, hier in Venedig siegt das Recht! Eilt jetzt zu jenem armen, kranken Mann, berichtet, dass er von jeder Schmach ist reingewaschen. Er möge sich nicht grämen. Die Sitzung ist geschlossen. Was sagt ihr nun? Ihr habt geredet wie ein Mühlenrad. Das Oberste nach unten und das Unterste nach oben. Die Wahrheit um und um gestülpt. Und jetzt? Und jetzt? Ihr seid der Erbe, der alleinige Erbe. Gut, gut. Ich komme bald vorbei. Ich habe meinen Sohn dem Schandpfahl ausgeliefert. Oh, diese Schande für die grauen Haare hier. Denkt doch ein wenig an das Testament. Das dachte ich doch die ganze Zeit. Ich sage euch, dieses Opfer habt ihr nicht umsonst gebracht. Ihr seid der Erbe, der alleinige Erbe. Gut, gut. Ich komme bald vorbei. Das tut. Was? Wie ich geredet habe, hm? Unübertrefflich, Freund Corvino. Die eigene Frau verkuppelt. Ja, doch nicht umsonst. Ah, das hoffe ich sehr. Na, nach dieser Tat seid ihr der Erbe, der alleinige Erbe. Gut, gut. Ich komme bald vorbei. Das tut. Schelmenstreich, ganz unvergleichlich. Und selbst das Gericht geprellt. So wäre auch dieser Teufelsspuk wohl überstanden. Ja, Herr, doch eines bleibt noch zu bedenken. Was denn, mein guter Mosca? In wenigen Augenblicken, da werden Corbaccio hier sein. Und Corvino. Und auch Voltore. Ich bin's gewohnt. Doch nicht mit Perlen und Zechinen, mit einem Schuldschein, den einzulösen Sie gedenken. Ist vorgesorgt. Hier ist das Testament. Was denn? Das Testament. Wirst selbst der Überraschte sein. Was wollt ihr spielen, Herr? Du sollst es sehen. Nano! Castrano! Hier sind wir, Herr. Sind da. Los, fort mit euch, Halunken. Geht zu Corvino, Corvaccio und Voltore. Sagt ihnen, euer Herr sei tot. Tot? Wie das? Tot bin ich, mausetot. Ruft lautes über alle Straßen. Nun geht schon. Tot? Tot. Nun mögen Geier, Rab und Krähe sich gegenseitig ihren Kopf zerfleischen und sich zerreißen dann aus Neid und Wut wie räudige Hunde. Sie sollen sich vor Bosheit krümmen, wie ich mich dann vor Lachen. Hier ist das Testament. Schreib jetzt das Inventar. Ich gehe hinter jenen Vorhang auf mein Totenbett. Mir ist nicht ganz so wohl bei diesem Spaß. 9 Teppiche aus Persien. Ich hab den Ruf gehört, Gott sei gedankt. 8 Stücke Goldbrokat. Hat lang gedauert. Ist unsere Sache in Ordnung, Mosca? 10 Kisten Wäsche. Es bleibt dabei, wie wir es abgemacht. 12 Dornenkissen Polster. Tot, sag ich. Endlich ist's soweit. 2 Necessaire aus Ebenholz. Wo ist denn das Testament? Was will denn Corbaccio hier? Item ein Salzgefäß. Ich bin doch ganz allein der Erbe. 2 Kisten Damast und noch andere Stoffe. Endlich. Es war ein leichter Tod. Natürlich war er leicht. 12 Goldpokale. Ah, schreib's das Inventar. So ist es gut. So will ich die Ordnung. Ich habe den hohen Richter gleich mitgebracht, damit die Sache gut zu Ende geht. Den Richter? Was? Welch überflüssige Eile. Ich habe soeben von dem Verscheiden des unglücklichen Volpone gehört. Mosca, ist ein Testament vorhanden? Ein Testament, ja. Hier ist es. Ehe ich das Testament eröffne, noch eine Frage. Ist auch der Tod bezeugt durch Augenschein der Zeugen? Ich kann's bezeugen. Ich auch, ich auch. Mit eigenen Augen sah ich seine Leiche. Ich, Voltore, Notarius und Advokat, erkenne dieses Testament als ausgefertigt an von meiner Hand. Hat jemand einen Zweifel, dass dieses Testament nicht rechtlich sei? Ich nicht. Ich auch nicht. So breche ich nun das Siegel auf und lese. Ich, Volpone, Kaufherr und Handelsmann ohne Weib und Kind, erlasse hiermit nüchternen Bewusstseins nachfolgende Verfügung mein Erbteil betreffend. in Erinnerung der Freundschaft sowie des unumstößlichen Beweises seiner Anhänglichkeit, der Treue und der Liebe, aha, so, so, endlich, ernenne ich zu meinem Erben, zum unumschränkten Herrn meiner Habe an Geld und Gut und Liegenschaften, den geliebten Freund und Diener, Corvino, den Venezianer Mosca. Was? Mosca? Mosca? Der Schurke? Das ist Betrug, das Testament ist falsch. Erklärt euch näher, Senior Advokat. Ich bin sein Erbe, es war abgesprochen. Ich bin der Erbe, es war abgemacht mit Mosca. Und ich, ihr Herren, war mir die Erbschaft nicht versprochen? Quartett? Das sag auch ich. Ich war sein Freund. Wer war sein Freund? Ich war's. Ich habe meinen Sohn enterbt, um ihn zu dienen. Und ich habe ihm meine eigene Frau gebracht. Ach, so hat Bonario recht gehabt mit seiner Klage. Ein Schurke war er, ein Verbrecher, der Folter und den Galgen wohl verdient. Das Testament, das wird zerrissen. Halt, sag ich. Das Testament ist doch gefertigt, ehe der Spruch noch über ihn gefällt war. Ist rechtskräftig verfasst, bezeugt von ehrenwerten Herren. Tja, freilich. Könntet ihr beweisen, dass irgendwie ein Fehler unterlaufen sei? Tja, dann verfiele Hab und Gut den Armen unserer Stadt. Den Armen? Den Armen? Wieso denn das? Wozu denn brauchen Arme Geld? Gestattet mir ein Wort. O hohe Exzellenza, man soll von Toten nicht allzu Böses reden. Doch dieser Tote, meine Herren, war ein Gauner. Er hat mit hinterlistigen Worten seine Freunde getäuscht, hat euch, Voltore, sein Erbe geben wollen und euch, Corbaccio, und euch, Herr Advokat. So hatte er es mir gesagt. Er war ein Schuft. Ich aber sag euch, ehrenwerte Männer, wenn dieses Testament voll Rechtskraft ist und ich der Erbe bin, will ich den Schaden euch ersetzen mit Zins und Zinseszinsen. 4.000 Zechinen, Corbaccio, gabt ihr ihm. 6 sollt ihr wiederhaben und doppelt eure Diamanten, Corvino. Und wenn die Becher, die ihr schenktet, silbern waren, will ich euch goldene geben, Herr Voltore. Dass ihm der Himmel seine Straf erlasse und gnädig seiner Seele sei, will ich 10 Messen lesen lassen. Das nenne ich christlich. Sind alle Herren einverstanden? Wenn man es so sieht... Ein wenig oder nichts, nehme ich das wenig. Wie man es auch dreht, Verlust bleibt doch Verlust. So ist mein Amt zu Ende. Exzellenza. Signor Corbaccio. Signor Corvino, Signor Voltore, was spielst du da? Du bist ein Schurke! Was denn? Wer seid denn ihr? Habt eine Ähnlichkeit, man könnte euch beinahe für Volpone halten. Ich bin's! Dies ist mein Haus, schert euch hinweg. Zum Teufel! Mein Gold, mein Reichtum! Ich gehe zu den Gerichten. Ha, die werden glücklich sein, den Dieb, Betrüger, notsüchtiger Volpone lebendig noch zu fangen. Ich will verraten. Gib mir nur ein paar Ringe. Nichts, gar nichts. Ein paar Zechinen nur. Nichts, sage ich. Nur einen Becher. Lebt wohl. Dieses Spiel ist euch nicht gut geraten. Und wenn ihr plaudert, so wird den Plauderer man erkennen und hängen aus meinem Haus. Gibt es denn kein Gericht auf dieser Welt? Kein Fünkchen Treue mehr, nicht einen Tropfen Liebe. Ach, diese Welt! Lebt wohl, Signor. Ich wünsche euch eine ruhige Nacht. Und nun, die Fenster auf, die Türen auf, das neue Atem diese Moderluft verweht und festliche Gewänder angelegt, die Tafel frisch gedeckt, ein neuer Tag bricht an. Mit neuen Freuden und neuem Glück auf, denn der Schurkerei ein Lied gesungen. Musik! Wir wollen unsere neuen Freunde auf alte Weise grüßen. Das Gold, das ist ein Teufelselixier. Von außen ist es weich, von innen hart. Es macht den Armen reich und macht den Reichen krank. Weil jeder glaubt, er hat sich mit dem Glück gepaart, sagt er ihm Dank und lässt sich schlachten wie ein Opfertier auf dem Altar des Teufels Elixier. Weil jeder glaubt, ich, Narr, das Gold will er es an sich ziehen und merkt dann nicht, das Gold zieht ihn, das Gold zieht ihn, das Gold, das Gold. Das Gold.